Deutschland, wie lieb ich dich, Land meiner Ahnen, dir sei mein ganzes, mein Leben geweiht. Unter den treuesten, ruhmreichen Fahnen gelte nur dir dieser heilige Eid. Aus meinem Herzen, tiefestem Grunde, mein Gelöbnis ich täglich erneu. Meine Ehre heißt Treue, meine Ehre heißt Treue. Deutschland, dir wie einst die Väter dich schufen, aus zerrissensten Stämmen ein stolzes, ein Reich, wird es den Stürmen auf schnellen Hufen Bollwerk des Abendlandes zugleich. Dir, Deutschland, gilt aus meinem Munde mein heiliger Schwur aufs Neu. Meine Ehre heißt Treue, meine Ehre heißt Treue. Über den Welten steht richtend der Höchste, der in uns die Stimme des Blutes entfacht. Ich bin mir bewusst, der wäre der Nächste, den treffe die Schande des Volkes acht. Der wollte er die Stimme verletzen, zu spät käme nachher die Reu. Meine Ehre heißt Treue, meine Ehre heißt Treue. Alles, was drohend erhebt sich im Leben, zerschellen soll es an meiner Treu. Für Deutschland bin ich bereit, alles zu geben. Taten für Deutschland ich niemals bereu. Mag sich der Gegner so sehr auch entsetzen, dir, Deutschland, gilt ewig aufs Neu. Meine Ehre heißt Treue, meine Ehre heißt Treue.